WDR 5. Neugier genügt. Es sind eigentlich immer die gleichen Geschichten. Die Leute, die wir hier haben, haben alle sehr früh angefangen. Manchmal schon mit 9 irgendwie getrunken, sind dauernd hin und her geschubst worden, haben nie wirklich ein Zuhause gehabt, sind durch Heime gegangen, haben keine Berufsausbildung, haben Schulausbildung abgebrochen, sind im Knast gewesen, sind in Therapien, in Entgiftungseinrichtungen, also ständig in irgendwelchen Einrichtungen gewesen. Es gibt zwar mal Zickereien untereinander, aber ansonsten ist es ganz angenehm. Wir haben noch eine Frau hier, aber die ist sehr krank im Moment. Ja, aber ich gehe oft zu ihr hin und frage, ob sie was braucht und kümmere mich auch ein bisschen um sie. Hier schon so Leute, die haben die gleichen Interessen wie ich, was Musik betrifft und was den Geschmack betrifft. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit so alten Omas auf den Kaffeefahrt zu fahren und dann mir eine Verkaufsveranstaltung anzuhören. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Kaffeefahrten werden von DAWO nicht angeboten. Heino hört hier auch niemand. DAWO, Dauerwohnen, ist das erste Altersheim für Heroinabhängige in Nordrhein-Westfalen. Es steht in Dreihausen in der Nähe von Unna und wurde im Januar dieses Jahres eröffnet. DAWO ist ein Ableger von Lysa, dem Langzeitübergangs- und Stützungsangebot für Junkies in Unna. Und erstes Modellprojekt, das sich um chronisch kranke Drogenabhängige kümmert. Auf Dauer wohnen kann dort allerdings niemand. Also beschloss das Team, wir wollen jetzt auch noch ein Altersheim für Junkies. Sie entwickelten ein Konzept, kämpften 6 Jahre um die Realisierung. Dann waren die Grundlagen gesichert. Die Finanzierung übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Ein Investor kaufte das Haus, ließ es renovieren und vermietet es nun an Lysa. Heute gibt es Tortellini mit Schinkensoße. Und ja. Salat dazu. Gibt's der nie gegessen wird. Vanillepudding mit Schoko zum Nachtisch. Ja. In der Küche bereiten Annette Petri die Köchin und Wolfgang, ein Bewohner, das Mittagessen zu. Die Kanne hast du? Wolfgang reinigt die Kaffeekanne. Außen und innen. Langsam und systematisch. Dann nimmt er sich eine Tasse vor. Wenn man immer eine Kaffeetasse nicht sauber macht, dann wird die auch immer sauer hier. Ne? Die Lebensmittel für das Essen kommen zum Teil von der Tafel. Groß ist Annette Petris Budget nicht. Aber die Wünsche der Bewohner sind auch nicht extravagant. Einige essen am liebsten nur Fleisch, was ich natürlich nicht jeden Tag mache. Manche sind auch schon mit Spaghetti zufrieden. Eintöpfe werden sehr gerne gegessen. Oft so Erinnerungen an die Kindheit, denke ich mal, weil viele sagen, wie bei meiner Mama früher. Und solche Gerichte kommen dann schon gut auch an. Der Tagesablauf ist geregelt. Aber es gibt keinen Zwang, betont Sabine Lohrei, die Leiterin der Einrichtung. Gegessen wird gemeinsam im Speisesaal. Man kann sich aber den Teller auch mit aufs Zimmer nehmen. Also wir wecken die Leute um 7:30, dann gibt es das Substitutionsmittel und verschriebene Medikamente. Und zwischen 9:30 und 10:30 ist Frühstück. Danach gibt es Programm. Die Crea zum Beispiel, die Kreativarbeitsgruppe. Um 14:30 ist Mittagessen. Wir stellen uns mit dem Konzept hier auch auf das Ruhebedürfnis der Leute ein und haben also im Nachmittagsbereich kaum Programm. Machen wir einen Spaziergang, Gespräche, Entspannung ist nachmittags Und ansonsten ist dann wieder Abendessen um 18 Uhr und dann klingt der Tag aus. Meinst du, Micha, jetzt mal ohne Quatsch, verwischt das nicht, wenn ich da jetzt mit grüner Farbe und Wasser drüber gehe? Jetzt um 12 Uhr mittags sitzen in der Krea 6 Leute um einen großen Tisch. Der eine gestaltet Türschilder für die Zimmer im Haus, ein anderer flicht einen Korb. Mario bemalt Blumen aus Sperrholz und erklärt gerade einem Kollegen, wie er mit seinen Farben umgehen soll. Wenn wir jetzt einen dünnen Edding hätten, könntest du ganz dünn, so fein leihen, dann habe ich aber auch keinen. Dann könntest du die Striche alle nachgehen und das wird dann, dann gut gehen. Aber die verwischen, naja. Das ist blöd, wieso wissen Sie das alles? Ja, malen tue ich schon mein ganzes Leben, schon als Kind. Und man lernt ja immer wieder dazu und trifft andere Leute, neue Leute, die eine andere Technik haben und eine andere Idee. Zum Malen kam vor 20 Jahren noch das Tätowieren. Auf die Frage, wo er das nun wieder gelernt hat, muss Mario grinsen. Ich war ja mal im Knast, ne? Zu meiner besten Zeit. Und dann habe ich da auch immer gemalt, ne? Und dann haben das andere Mitgefangene gesehen und mich motiviert, mal zu tätowieren, ne? Und haben sich dann zur Verfügung gestellt, haben eine Tätowmaschine besorgt, Farben, Nadeln. Und dann haben sie gesagt, hier mal, macht mir mal was. Mein erstes Tätow war so ein Herz mit Flügeln auf der Brust bei jemandem. Michael Sulk, einer der beiden Ergotherapeuten im Team, hat amüsiert zugehört. Nun wird er wieder ernst. Mario hat ein unheimlich großes Talent zu malen. Den möchte ich jetzt demnächst auch noch ein bisschen aktivieren mehr, dass er ein bisschen Farbkunde macht und Pinselkunde. Das ist bei vielen schwierig, wie gehe ich mit dem Pinsel um? Und da ist er Fachmann, mehr Fachmann als ich. Ne? Es kommen immer Leute zur Krea. Die Arbeit hier macht Spaß, sie strukturiert den Tag, man verdient 1 Euro pro Stunde, man sieht ein Ergebnis. Und, so die Erfahrung von Michael Sulk, was man sonst versucht, in Einzelgesprächen rauszukriegen, das geht hier von ganz alleine. Da fängt ja einer an zu erzählen, sei es über Sucht, über sonstige Probleme, und dann entstehen auf einmal ganz viele Gespräche. Eigentlich besser hier als im professionellen Setting. Das Haus ist groß. Von den 14 Zimmern der Bewohner ist die Hälfte barrierefrei. Ein richtiges Altersheim, sagt Sabine Lorey, ist das hier eigentlich nicht. Dafür sind einige der Bewohner zu jung. Die Bewohner sind hier, weil klar ist, dass sie es nicht mehr schaffen werden, selbstständig zu leben. Entweder aufgrund ihres Alters oder ihrer Krankheit oder beidem. Also die Jüngste ist 38. Aber in entsprechendem Zustand und der Älteste 66. Alter ist eine relative Größe. Heroinabhängige sind das, was Mediziner vorgealtert nennen. Sie haben jahrzehntelang alle möglichen Gifte zu sich genommen, verunreinigtes Straßenheroin, Tabletten, Alkohol. Dazu kommen mangelnde Hygiene, Mangelernährung, oft ein Leben auf der Straße. Es haben alle schwerwiegende Erkrankungen, psychisch und körperlich und zudem die Suchterkrankung. Hepatitis C, HIV, COPD auf dem Vormarsch, also Lungenerkrankungen, Erkrankungen des Rückens, Depressionen durchweg, Angststörungen, Psychosen, Zwangsstörungen. Und jetzt geht es auch schon los, dass wir auch demente Leute haben. Sabine Lorey ist Sozialarbeiterin und arbeitet seit 26 Jahren mit Drogenabhängigen. Sie hat schon zu oft mit angesehen, wie rasch einige der Älteren abbauen und dann nirgendwo hin können. Daher war es ihr so wichtig, eine Einrichtung wie DAVO zu schaffen. Denn in ein normales Alters- oder Pflegeheim passen ihre Klienten nicht. Das liegt daran, dass die Alters- und Pflegeheime für diese Leute nicht ausgerichtet sind. Die haben schlicht Berührungsängste. Und umgekehrt ist es auch so. Die Leute haben andere Musik gehört, die haben ein anderes Leben gelebt. Und sie haben Beikonsum, weil sie das brauchen. Methadon und die anderen Ersatzmittel verhindern nur die körperlichen Entzugserscheinungen. Ansonsten bleibt man nüchtern. Ein Zustand, den kaum jemand schätzt, der sich jahrzehntelang betäubt hat. Es gibt hier ein paar eiserne Regeln, sagt Michael Sulk. Kein Stehlen, keine Gewalt, kein Dealen und kein Konsum im Haus. Das dulden wir nicht, da sind wir auch nicht gerade zimperlich. Und so trinken die Bewohner ihr Bier, schlucken ihre Tabletten, rauchen ihre Joints auf dem Gelände hinter dem Haus. Die Polizei weiß davon und duldet es. Konsum alleine ist außerdem nicht strafbar. Wenn aber ein Bewohner zu viel konsumiert und das dauerhaft, schreitet das Team von DAWO ein. Wenn er natürlich jetzt nur immer mit dem Kopf in der Suppe liegt, dann geht das nicht. Ich kann nicht für einen Einzelnen eine ganze Gruppe leiden lassen. Dann wird auch schon mal eine Entgiftung angesetzt. Gehen muss er aber nicht. Er fliegt nicht raus, nein, nein. Wir sind ja eine Einrichtung für Menschen mit einem Drogenproblem und wir können denjenigen ja nicht rausschmeißen, weil er ein Drogenproblem hat. Das wäre ja albern, ne? Ich bin bei Pflegeeltern groß geworden, also fast groß geworden, halt bis 12. Danach bin ich ins Kinderheim gekommen. Das Jugendamt fand heraus, dass Katja in der Pflegefamilie sexueller Gewalt ausgesetzt war, nahm sie in Obhut, brachte sie erst in eine Jugendschutzstelle und schließlich ins Heim. Dort geriet Katja an den Alkohol, betrank sich zusammen mit anderen Kindern bis zur Bewusstlosigkeit, begann Haschisch zu rauchen und traf schließlich am Bahnhof einen Jungen wieder, den sie in der Jugendschutzstelle kennengelernt hatte. Der saß auf der Treppe und war am Heroin rauchen. Ich so, was machst du da, ne? Und er so, ja, smaken. Ich so, ja, wie wird das? Er ließ sie probieren, mit durchschlagendem Erfolg. Ja, und dann habe ich mich auf einmal so gut gefühlt, so leicht. Und boah, mir kann keiner was. Ich habe mich stark gefühlt und ja, unantastbar irgendwie. Bloß Heroin kostet Geld und Katja hatte keines. Also tat sie das, was viele heroinabhängige Frauen machen. Sie arbeitete als Prostituierte mit 14 auf dem illegalen Drogenstrich. Mit Ende 20 ließ sie sich mit Methadon substituieren, dem legalen Ersatzmittel, trank zusätzlich Alkohol und schluckte Benzos. So werden Benzodiazepine, Beruhigungsmittel, im Szenejargon genannt. Rivotril nennen die sich. Das ist eigentlich ein Krampfschutz, aber wenn man mehr davon nimmt, macht man auch die Augen zu. Ja. Und das habe ich mir dann gelegentlich gegönnt, weil ich musste ja immer irgendwie fit sein für die, in Anführungsstrichen, Arbeit. Das kostet unheimlich viel Kraft, Nerven. Man muss ständig Angst haben, beim Falschen einzusteigen. Jetzt ist Katja 38 und so krank, dass sie bei DAWO aufgenommen wurde. Psychisch natürlich total am Ende. Ja, dann Hepatitis C und leider durch einen dummen Fehler HIV, durch einen Nadelvertausch. Katja will jetzt noch ein paar Sachen für ihr Zimmer basteln. Sie sucht auch immer wieder den Kontakt zu der anderen Frau, die hier lebt, was nicht einfach ist, denn Junkies sind Einzelgänger. Freundschaften in der Szene sind meistens Zweckbündnisse, die zerbrechen, sobald etwas schief geht. In die Hausgemeinschaft aber hat sich Katja gut eingelebt. Sie fühlt sich wohl hier, nur noch nicht ganz zu Hause. Weil das alles noch sehr neu ist und ich endlich darauf warte, auf den Startschuss, dass ich jetzt eine Katze haben darf. Das ist mein größter Traum. Bei unseren Leuten, Unzufriedenheit wird schnell kompensiert mit Drogen. Und da wollen wir ja nicht mehr hin. Und da sehe ich dann meine Aufgabe, jedem Einzelnen individuell was näher zu bringen, was ihm liegt, wo er Freude dran hat, wo er einen schnellen Erfolg erzielen kann, wo er wertgeschätzt wird nach der Arbeit. Das ist einfach wichtig. Manchmal klappt es auch nicht und manchmal gibt es Streit. In jedem Fall aber, sagt Michael Sulk, ist es einfacher, mit älteren als mit jüngeren Junkies zu arbeiten. Der zwischen 20 und 30 findet die ganze Situation oder den ganzen Konsum vielleicht noch spannend, cool. Der Ältere hier hat schon alles erlebt. Da ist dieser ganze Glimmer eines Junkies, wie man es ja oft darstellt, abgefallen. Die Krankheit ist mitgewachsen, mitgekommen mit der langjährigen Sucht. Die Leberzirrhose, HIV sind einfach gesetzter. Inzwischen ist es 13:30. Die Bewohner und das Team sitzen im Speisesaal um die Tische. Annette Petri und Wolfgang tragen die Schüsseln mit den Tortellini, der Soße und dem Salat auf. Ich habe früher mal bei einer Rock'n'Roll-Truppe den Roadie gemacht. So sieht Jan auch aus, noch jetzt mit seinen 58. Dünn, lange lockige schwarze Haare, zerfurchtes Gesicht, graues T-Shirt, Jeans. Er nimmt sich noch eine halbe Kelle von den Tortellini, den Salat ignoriert er. Richtig auf Drogen draufgekommen bin ich mit ungefähr 12, bin aber schon mit dem 4. Lebensjahr auf Benzos draufgebracht worden durch meine Großmutter, weil ich hyperaktiv war, also ein Zappelphilipp. Und sie wusste sich nicht anders zu helfen, als mir ihre Tabletten in den Tee zu schmeißen. Und das habe ich erfahren durch meine Mutter, nachdem ich mit 9 Jahren in eine Kinderpsychiatrie gekommen bin, wegen eines Suizidversuchs. Die Mutter arbeitete für das holländische Fernsehen und gleichzeitig für einen deutschen Sender. Jan wechselte ständig die Schule, lebte mal in den Niederlanden, mal in der Bundesrepublik. Mit 14 entdeckte er die Vorteile von Heroin, blieb dabei mit allen Nachteilen. Seit 22 Jahren wird er nun substituiert und möchte jetzt auch vom Methadon loskommen, die Dosis reduzieren, bis er auf Null ist. Sein Traum ist, wieder in einer eigenen Wohnung zu leben. Auf die Frage, ob er sich das wirklich zutraut, überlegt er lange, sagt dann, jetzt noch nicht. Die Stimmung hier im Haus ist freundlich. Es wird auch gerne gelacht. Und natürlich gibt es immer mal wieder Reibereien. Aber, sagt Sabine Lorei, es ist ihr Zuhause, sie fühlen sich hier auch wohl. Sie müssen sich allerdings auch damit zurechtfinden, dass das hier jetzt auf Dauer ist. Das hat ja auch ein bisschen Schrecken. Also eine Beruhigung, aber auch ein Schrecken. Weil es gibt eben Leute, die vom Lebensalter noch gar nicht so alt sind und die sitzen in Anführungsstrichen schon im Altenheim. Das ist auch nicht einfach. Nach dem Tode meiner Mutter hat mein Arzt mich auf Valium gesetzt. Die ist vor meinen Augen gestorben und ich habe mir da immer innerlich die Schuld dran gegeben, dass ich das nicht verhindern konnte. Und so bin ich dann nach und nach in die Sucht reingerutscht. Da war Stefan gerade mal 13. Jetzt, mit 51, sitzt er im Wintergarten von Davo, neben sich ein Buch, vor sich den Blick auf eine große alte Trauerweide. Sein Vater hatte einen Großhandel für Milchprodukte. Mit 20 übernahm Stefan das Geschäft, belieferte jeden Tag Bäckereien, Eisdielen, Schulen. Kiffte, nahm Tabletten, aß sich 160 Kilo an. Funktionierte trotzdem perfekt. Auch noch, als er mit 28 mit Heroin anfing. Ich habe eine Art Doppelleben geführt. Das eine war sozusagen meine dunkle Seite, was aber sehr schwer war natürlich. Schließlich gab er auf, wickelte das Geschäft ab, lebte vom Dealen und von Gelegenheitsjobs, kämpfte gegen die Sucht an, ging in die Entgiftung, in die Therapie, wurde rückfällig. Dann machte ihn sein Bewährungshelfer auf Lysa, das Drogenprojekt in Unna, aufmerksam. Dort erfuhr er von dem Plan, ein Altersheim für Junkies zu errichten. Davo. Im Januar zog er ein und ist seither froh, hier zu sein. Ich bin also ziemlich vereinsamt draußen und es ist mir sehr schwer gefallen, mich wieder mit Leuten zu beschäftigen und auf Menschen einzulassen. Das ist also ein Punkt, der mir sehr schwer fällt und den konnte ich hier aber schon verbessern und hoffe, dass das weiter besser wird. Und da er einen Gutteil seines Lebens gearbeitet hat, freut es Stefan besonders, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns zu betätigen, sei es im Garten zu arbeiten oder in der Krea oder können auch wahlweise in der Küche arbeiten. Also ich persönlich kann dann besser schlafen, wenn ich abends das Gefühl habe, was getan zu haben, auch wenn es nicht viel ist. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.